Vergleicht man die Analyse von Edmond Abou aus dem Jahre 1858 mit der von Michael Lewis aus dem Jahre 2011, so sieht man, wenig bis nichts hat sich verändert in den griechischen Einstellungen und Verhaltensweisen, die damals wie heute zu Geldverschwendung und Schuldenkollaps führten. Nur, dass an die Stelle der damaligen Schutzmächte heute der EFSF und die Troika mit Deutschland als allmächtigem Garanten und Finanzier in den Hintergrund getreten sind. Mit nichts macht man sich unbeliebter, als wenn man einem säumigen Schuldner seine Fehler vorhält und Vorschriften macht, wie er sich künftig verhalten soll. Es ist gar kein Wunder, dass es heute in Griechenland Äußerungen von Deutschfeindlichkeit gibt, wie sie so seit 50 Jahren nicht mehr beobachtet wurden. Der griechische Schriftsteller Petros Markaris unterliegt allerdings selbst einem Missverständnis, wenn er beklagt: Die Deutschen verstehen den Süden nicht. Sie lieben Länder wie Italien, Spanien und Griechenland und sie machen gern Urlaub in diesen Ländern, aber sie begreifen die Mentalität des Südens nicht. Einforderung von Vertragstreue und pünktlicher Erfüllung eingegangener Verpflichtungen hat nämlich nichts mit mangelhaftem Verständnis für den Süden zu tun. Sondern solche Verhaltensmaßstäbe erklären eher, weshalb der europäische Norden erfolgreicher ist als der Süden. Solche Missverständnisse werden sich aber noch verstärken, wenn auf deutsches Drängen jetzt der griechischen Gesellschaft aufgegeben wird, ihre Werte und Funktionsweisen quasi auf den Kopf zu stellen und an mitteleuropäische Standards anzupassen. Hier zeigt sich, der finanzielle Zwangsverbund zwischen Ungleichen aufgrund der gemeinsamen Währung und die dazu nötige Disziplin des Schwächeren fördern die Völkerfreundschaft nicht. Sie bewirken das Gegenteil. Es ist der falsche Weg, Griechenland durch detaillierte Vorgaben von außen zu infantilisieren, wie dies seit 2 Jahren geschieht. Griechenland kann nicht durch Druck von außen gezwungen werden, sich innerlich zu ändern, wenn es dies selbst nicht will. Richtig wäre es, damit aufzuhören, weiteres Geld nach Griechenland zu schicken und es den Griechen selbst zu überlassen, ihren Weg zu finden. Es wird nämlich nicht gelingen, mit Druck von außen in wenigen Jahren mitteleuropäische Unbestechlichkeit und Effizienz einzuführen. Das halte ich für so gut wie sicher. Unterstellt aber, es gelänge doch, und die Griechen schaffen es, mit einer effizienteren Verwaltung ihre Finanzen zu sanieren, so ist für die griechische Wirtschaft noch nichts gewonnen, wenn nicht auch die Wettbewerbsfähigkeit steigt. Dazu aber müssen die Arbeitskosten dramatisch sinken. Von 2000 bis 2010 sind die Lohnstückkosten des verarbeitenden Gewerbes in Griechenland um 64% gestiegen, in Deutschland dagegen nur um 2%. Im griechischen verarbeitenden Gewerbe ist das Arbeitskostenniveau im Verhältnis zu den Wettbewerbern absurd hoch. Wenn man für das Jahr 2010 das Arbeitskostenniveau des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland gleich 100 setzt, dann ergeben sich für Griechenland und typische Staaten, mit denen es in Standortkonkurrenz steht, folgende Niveaus: Griechenland 37, Südkorea 36, Tschechien 24, Estland 18, Ungarn 16, Polen 13. Jeder kennt Samsung-Handys und Kia-Autos. Es ist völlig klar, dass Korea in einer Liga spielt, die weit jenseits von Griechenland liegt. Tschechien ist ein hochentwickelter Industriestandort. Gleichwohl sind seine Arbeitskosten um ein Drittel niedriger als in Griechenland. Eigentlich müsste Griechenland Arbeitskosten wie Estland, Lettland oder Polen haben, um erfolgreich Industrieprodukte anbieten zu können. Die EU-Zuschüsse, der Euro und der billige Kredit haben in Griechenland zu einem Kosten- und Einkommensstandard geführt, der sich von der realen Leistungskraft des Landes völlig abgekoppelt hat. Selbst bei einer handlungsfähigen Regierung und stabilen politischen Verhältnissen ist kaum vorstellbar, wie solche Kostendiskrepanzen nur durch Lohnkürzung und Produktivitätssteigerung ohne Abwertung der Währung in angemessener Frist bewältigt werden könnten. Das gegenwärtige langsame Tempo bei der Senkung der griechischen Lohnstückkosten von 2-3% pro Jahr müsste 15 Jahre anhalten, um die seit Beginn der Währungsunion aufgebauten Nachteile wieder abzubauen. Das Land mit der schlechtesten Governance im Euroraum hat die schwerste Sanierungsaufgabe, daran wird es ohne die Möglichkeit zur Abwertung seiner Währung scheitern müssen. Die politische Versuchung für die Verantwortlichen im Euroraum wird groß sein, dieses Scheitern durch die Finanzierung immer neuer Leistungsbilanzdefizite aus immer neuen Rettungsmaßnahmen aufzuschieben. Griechenland wird dann für den Euroraum das werden, was der Mezzogiorno seit 150 Jahren für Italien ist. Ein ewiges Zuschussgebiet ohne Perspektive und ohne innere Kraft zur eigenen Regeneration.